Oh ja, das kann ich gut verstehen, dass du damit Schwierigkeiten hast. Das ist ja selbst für uns schwer, die wir hier in Deutschland aufgewachsen sind und studiert haben. Ich habe mich da am Anfang auch schwer getan. Also, zu deiner Frage. Epikrise ist nur ein anderes Wort für zusammenfassende Beurteilung. Ich denke aber, dass Epikrise der Begriff ist, der am häufigsten verwendet wird. Okay, danke. Und was ist dann mit Prozedere? Das Wort verstehe ich sogar, kommt ja aus dem Lateinischen, aber manchmal steht da auch Therapievorschlag. Und bei Diagnose, was schreibe ich da? Führende Diagnose, Hauptdiagnose oder Diagnose? Da dreht sich bei mir alles im Kopf. Ich denke, dass Therapievorschlag und Prozedere gleichbedeutend verwendet werden. Und bei den Diagnosen stehen Hauptdiagnose und führende Diagnose ebenfalls gleichberechtigt nebeneinander. Warum ist das denn nicht einfach einheitlich festgelegt? Arztbriefe zu schreiben ist sowieso schon schwer genug. Im Großen und Ganzen ist es das ja. Es muss immer rein, Patientendaten, Diagnose mit Eingriffen, Operationen und so weiter, dann die Epikrise und die Therapieempfehlung und die Befunde im Anhang. Siehst du schon wieder ein neues Wort, Therapieempfehlung. Eben war es noch Therapievorschlag, ist aber wahrscheinlich auch wieder das Gleiche, oder? Ja, Farhan, tut mir leid. Die deutsche Sprache ist so reich an Wortschöpfungen. Wir können uns ja morgen nach dem Dienst mal treffen und ich zeige dir, wie...